Esteu escoltant Niemandsland. Ihre Cowboy-Star, sie hat mein Diensthandy angezapft. Diensthandy, my ass! Aber hinter dieser Kulisse aus Fröhlichkeit und Happy Life verbirgt sich ein knallharter Polizeistaat, der die letzte Zeit leider immer heftiger und immer brutaler seine Fratze zeigt. Niemandsland. Ein Programm nicht nur in deutscher Sprache. Kontrabanda FM 91,4. Hallo, hier ist Niemandsland, hier ist 91,4 FM. Wir senden direkt von hier aus dem Studio von Kontrabanda FM. Barcelona. Guten Morgen. Ich wache auf vom Telefon, im Radio läuft Dancing in the Dark. Ich frag mich, wie lang geht das schon und was ist heute eigentlich für ein Tag? Wir zogen unsere Jacken aus und rannten durch die Straßen unserer Stadt. Altbekannte Gassen, Blumenklauen von Terrassen, jede Nacht. Gerade noch am Meer gewesen, Wellen rauschen, Salz in deinem Haar. Jetzt lieg ich hier vom Telefon und hoff, du bist nur eben kurz ins Bad. Ganz im Dunkeln die Küste gefunden. Geraucht, getrunken, Schnappschuss, nackt ins Meer und wieder verschwunden. Und du bist die Nacht. Und du bist der Mond. Fremde. Ohne Sorgfalt, was die Nächsten dächten, die er müde nicht mehr fragen hieß, ging er wieder fort. Verlor. Verließ. Denn er hing an solchen Reisenächten anders als an jeder Liebesnacht. Wunderbare hat er durchwacht, die mit starken Sternen überzogen enge Fernen auseinanderbogen und sich wandelten wie eine Schlacht. Andere, die mit in den Mond gestreuten Dörfern wie mit hingehaltenen Beuten sich ergaben oder durch geschonte Parke graue Edelsitze zeigten, die er gerne in dem hingeneigten Haupte einen Augenblick bewohnte, tiefer wissend, dass man nirgends bleibt. Schon sah er bei dem nächsten Biegen wieder Wege, Brücken, Länder liegen, bis an Städte, die man übertreibt. Und dies alles immer unbegehrend hinzulassen, schien ihm mehr als seines Lebens Lust, Besitz und Ruhm. Plätzen war ihm eines täglich ausgetretenen Brunnensteines Mulde manchmal wie ein Eigentum. Rainer Maria Rilke. Regierungen schaffen Probleme, wo es vorher keine gab. Und sie bieten Lösungen, die keine sind. Und sie stellen schlechte Diagnosen. Und am schlimmsten ist, das Ganze wird auch noch unglaublich teuer. Frei nach Groucho Marx. Die letzten Tage kann man sich vor ökonomischen Erfolgsmeldungen der Regierenden gar nicht mehr retten. Hier in Spanien erklärt der Bankdirektor der größten Bank Spaniens, die Krise sei beendet. Er, der Krisengewinnler, für den es niemals eine Krise gab, stellt sich vor die Mikrofone und erklärt, die Krise sei beendet. Auch in Deutschland spricht man über Reichtum, Wohlstand, da gibt es gar keine Krise, Rekord, Niedrigzahlen bei den Arbeitslosen. Aber wie sieht's wirklich aus? Das Statistische Bundesamt hat einen Armutsbericht herausgegeben. Und da gewinnt man doch ein ganz anderes Bild. Jeder Sechste von Armut bedroht. Sozialverbände sind alarmiert und fordern gesetzlichen Mindestlohn. Nun wird ja die SPD mit der CDU, mit Frau Merkel, eine große Koalition machen, was an sich schon sehr zweifelhaft ist, ob das noch demokratisch sein soll. Aber ein Punkt, den die sogenannten Genossen der SPD da zur Koalitionsbedingung machen, ist ein Mindestlohn. Ich glaube von 8,50 Euro. Aber Deutschland verarmt. Und zwar noch deutlicher, als es die Zahlen des lange zurückgehaltenen Armutsberichts der Bundesregierung vom Frühling des Jahres offenbarten. Jeder sechste Einwohner ist von Armut bedroht. Das sind rund 13 Millionen Menschen. Das gab das Statistische Bundesamt am gestrigen Freitag bekannt. Als gefährdet gilt, wer weniger als 60% des mittleren Einkommens zur Verfügung hat. Das entspricht 980 Euro monatlich für Alleinstehende und 2058 Euro für zwei Erwachsene mit zwei Kindern unter 14 Jahren. Gezählt wird das Nettoeinkommen plus Sozialleistungen. Als vollständig verarmt gilt, wer weniger als die Hälfte des mittleren Einkommens erhält. Im Jahr 2012 hat sich die Armutsquote von 15,8% auf 16,1% gegenüber 2010 erhöht. Die Befragung des Bundesamtes ist Teil einer europaweiten Erhebung nach Brüsseler Kriterien. Zu den größten Armutsrisiken zählt es, Frau zu sein. Auch die zunehmende Erwerbstätigkeit befreit sie nicht aus der Armutsfalle. Das Alter spielt ebenfalls keine Rolle für den Geschlechterunterschied. Mädchen unter 18 Jahren sind zu 15,7% von Armut bedroht, gleichaltrige Jungen nur zu 14,8%. Zwischen 18 und 64 Jahren beträgt das Verhältnis 17,7% bei Frauen und 15,5% bei Männern. Ältere Damen sind zu 16,6% armutsgefährdet, Herren dagegen zu 13,3%. Am schwersten getroffen sind Frauen, wenn sie alleinerziehende Mütter sind. Rund 38,8%, also fast zwei Fünftel, haben weniger als 60% des mittleren oder Mediaeinkommens, das die untere von der oberen Hälfte trennt. Zu der Gruppe zählen auch Väter, die allerdings viel seltener ihren Nachwuchs ohne Partner erziehen. Aber auch Alleinstehende ohne Kinder sind in Not. Jeder Dritte, 32,4%, fällt unter die 60%-Grenze. Frauen und Männer liegen in dieser Kategorie nahezu gleich auf. Die traditionelle Familie schützt allerdings vor Elend. Paare mit einem Kind sind zu 10,7% armutsgefährdet. Mit zwei Kindern beläuft sich die Bedrohung sogar nur auf 7,7%. Dramatische Zahlen liefern die Statistiker hingegen zu den Erwerbslosen im Land. 69,3%, somit zwei von drei Menschen ohne Job, haben ein Einkommen, das 980 Euro für Alleinstehende oder 2058 Euro für Familien unterschreitet. Dazu zählen nicht nur Hartz-IV-Bezieher, sondern auch Angestellte, die gerade erst ihren Job verloren haben. Die Sozialverbände schlagen aufgrund der Zahlen vom Freitag Alarm. VdK-Präsidentin Ulrike Mascher fordert einen flächendeckenden gesetzlichen Mindestlohn und verlangt, die Leiharbeit einzuschränken. In diesem Sektor sind rund 890.000 Menschen tätig. Das ist nur ein kleiner Teil der 13 Millionen Armen im Land. Dagegen sind laut Statistischem Bundesamt rund 4,3 Millionen Frauen in Teilzeit unter 20 Wochenstunden beschäftigt, in 450-Euro-Jobs arbeiten 2 Millionen. Überschneidungen sind hier inbegriffen. Höhere Stundenzahlen würden das Armutsrisiko also deutlich verringern und die niedrigen Bezüge der Rentnerinnen deutlich erhöhen. Ein gesetzlicher Mindestlohn von 8,50 Euro würde für einen Alleinstehenden ohne Kinder bedeuten, ein Nettoeinkommen von 1015 Euro zu erzielen, also lediglich 35 Euro über der Armutsschwelle. Der Chef der Arbeiterwohlfahrt, Wolfgang Stadler, will mit diesem Lohn und dem Ende der Minijobs und Leiharbeit das Elend bekämpfen. Beide Beschäftigungsformen zusammen betreffen etwa 3,5 Millionen Menschen im reichsten Land Europas. Das war im Großen und Ganzen ein Fazit des Armutsberichts, herausgegeben vom Statistischen Bundesamt, aufbereitet von Mirko Knoche. du noch damals, als wir zusammen noch gelacht haben, nächtelang nur da lagen? Weißt du noch damals, wir waren so voll und schrecklich jung, auf meiner Party, meinem 16. Weißt du noch damals, als wir ins Schwimmbad eingebrochen sind, uns unter Wasser geküsst haben, uns über gar nichts bewusst war, dass sich das alles mal verändert. Einmal so jung sein, einmal dumm sein, wie am ersten Tag. Komm, wir fahren nochmal Klassenfahrt. Als wir im Auto fahren Sonntag uns mit dem Fahrer verfahren haben, weißt du's noch? Weißt du noch damals, als du ein Auto bekommen hast, ein Stück Haus war mit Vollgas, alles halb so schlimm. Schwimmbad eingebrochen sind, uns unter Wasser geküsst haben, uns über gar nichts bewusst waren, dass sich das alles mal verändert. Einmal so jung sein, einmal dumm sein, wie am ersten Tag. Komm, wir fahren nochmal auf Klassenfahrt und du wirst ein Teil vom Ganzen bleiben. Und ich will nicht gehen und ich werd nicht gehen. Ich schau mich noch ein letztes Mal um und ich seh dich mit Tränen im Gesicht. Und du fragst mich leise, weißt du noch damals, weißt du noch damals, sag mal, weißt du's noch? When we began, we could could roll on with the die. Heute auf dem Musikprogramm natürlich wie immer Till Brönner. Da singt er mal selber von seiner CD Love von 1998. Sehr schöne Version. Till Brönner, Our Game. Die Gruppe, die eingangs zu hören war, heißt Wingenfelder. Das Album heißt Selbstauslöser, ist unlängst erschienen im September. Und bei Tag 7 Rough Trade, ein Label aus Berlin, soweit ich weiß. Name-Dropping mit Produzent kann hilfreich sein, muss aber nicht. Hier ist es eine qualitative Richtungsbestimmung. Wolfgang Stach steht für Gold bei Jupiter. Jupiter Jones natürlich, Bab, Guano Apes. Gemeinsam mit ihm schufen Wingenfelder 14 Facetten und abwechslungsreiche Songs. Zwei haben wir schon gehört. Ob in einer Fischerkneipe der Bretagne, das Lied heißt Der letzte Ricard von Saint-Malo, oder in einem kleinen Haus vor einer Felswand in Österreich, Die Wand, wo ein stilles Lied über Liebe und Vertrauen entstand. Selbstauslöser ist ein Kopfkinoalbum mit sehr persönlichen Geschichten. Zwei Vollblutmusiker, die seit ihrer Fury-Zeit, die Rede ist hier von Fury and the Slaughterhouse, wissen, wie gutes Songwriting klingen muss. Wie gesagt, ganz tolle Songs, ich habe sie mir angehört und biete noch einen aus diesem Album. Paradies heißt das Lied. Wingenfelder. Das ist eine Stille, tief in mir. Kannst du sie hören? Sie schreit nach dir. Wird alles Gold Träume erfüllen? Oder dreht der Teufel schon wieder am Spiel? Kennt ihr irgendwer den Weg ins Paradies? Hörst du wie du auf heiligen Straßen zu viel Menschen, die zu viel hassen und zu viel ein Trepp ins Glück, gepflastert mit Blut, kein Weg zurück. Ist irgendwer, der ihn kennt, den Weg ins Paradies? Ja, das ist Wingenfelder. Wingenfelder, Wingenfelder. Das Album, wie vorhin gesagt, heißt Selbstauslöser. Und ich würde sagen, wir hören uns noch ein Lied aus diesem Album an. Es heißt Dinge. Und dann gebe ich ein paar Informationen zu diesen zwei wirklich tollen Vollblutmusikern. Sie sind nämlich Brüder. Wingenfelder, Wingenfelder. Jo. So klingen sie, die Brüder Wingenfelder und Wingenfelder, Kai Wingenfelder und sein Bruder Thorsten. Die gründeten 2010 das Duo Wingenfelder, Wingenfelder. 2011 erschien ihre erste deutschsprachige CD, Besser zu zweit. Das Album chartet auf Platz 35 in die deutschen Top 100. 2013 produzieren sie, jetzt unter dem Namen Wingenfelder, zusammen mit Wolfgang Stach von Jupiter Jones, vorhin schon erwähnt, Bab und Guano Apes, ihr zweites Studioalbum Selbstauslöser. Wingenfelder besitzt eine Riem-Produktionsfirma, Northern Star GmbH genannt, und dreht Industrie- und Imagefilme, Videoclips sowie Dokumentationen. Sehr schön auch anzusehen auf YouTube, die Videoclips dieser Jungs. Die machen das wirklich ganz toll. Von September 2008 bis 2010 war Wingenfelder als künstlerischer Leiter, Berater und Medienproduzent bei der insolventen Beluga Shipping GmbH tätig. Das muss man sich mal reinziehen. Also ein Doppelleben. Im April 2012 übernahm Wingenfelder bis Ende 2012 ein Restaurant in der Stadt Schleswig. Das heißt, von ihrer Musik können die Musiker natürlich nicht leben. Wingenfelder veröffentlichte 2012 zusammen mit Radio FFN, Wenn die Zeit kommt, ein Weihnachtslied, das werden wir zur gehörigen Zeit spielen, zugunsten krebskranker Kinder, das es in die Top 50 der Singlecharts schaffte und einen sechsstelligen Betrag zusammenbringt. 2013 wird der Song in Los Angeles in Spanisch und Englisch für den amerikanischen Markt produziert. Ja, vielleicht noch ein paar Worte zur Gründerzeit. Die zwei stammen übrigens aus Hamburg, 59 geboren, Kai Wingenfelder. Und er ist, wie gesagt, der Gründer und auch der Auflöser und Songschreiber der deutschen Rockband Fury in the Slaughterhouse. Ein Lied noch von den Jungs und dann kommen wir zu den harten, bösen Dingen. Das Lied heißt Besser zu zweit, Wingenfelder. Der eine lebt um zu leben, einer lebt um zu sterben. Einer lebt um zu geben oder nur um zu erben. Der eine lebt um zu schreien, der andere lebt um zu singen. Einer sucht nach der Wahrheit zwischen den Dingen. Das Leben ist zu kurz, um lange zu warten. Das Ende so nah, das Ziel ist noch weit. Es ist niemals zu spät, um nochmal zu starten. Denn die Reise in die Einsamkeit erträgt man besser zu zweit. Zu lesen, ein anderer lebt um zu schreiben. Einer will gehen und ein anderer wird bleiben. Der eine stirbt für die Wahrheit, ein anderer lebt mit den Lügen. Einer wird verzeihen und ein anderer betrügen. Manch einer bleibt auf dem Boden und ein anderer will fliegen. Einer wird gewinnen und einer wird siegen. Leben ist zu kurz, um lange zu warten. Das Ende so nah, das Ziel ist noch weit. Es ist niemals zu spät, um nochmal zu starten. Denn die Reise in die Einsamkeit trägt man besser zu zweit. Gedanken schwarz, doch die Träume sind weiß. Heute und morgen schwarz und weiß. Alles in Bewegung, es dreht sich im Kreis. Dein Herz ist ein Iglo aus dem kalten Eis. Die Gedanken schwarz, doch die Träume sind weiß. Das Leben muss zu kurz, um lange zu warten. Das Ende so nah, das Ziel ist noch weit. Es ist niemals zu spät, um nochmal zu starten, denn die Reise in die Einsamkeit. Reise in die Einsamkeit. Es ist niemals zu spät, um nochmal zu starten, denn die Reise in die Einsamkeit. Reise in die Einsamkeit. Trägt man besser zu zweit. Wingenfelder, Wingenfelder. Besser zu zweit. Samstagmorgen hier im Herzen von Barcelona. Eine sehr warme Stadt, möchte ich mal sagen, heute. Sehr warm, viel zu warm für diese Jahreszeit. Immer noch Ende Oktober und wir haben wieder weit über 20 Grad. Ob das normal ist, ich weiß es nicht. Ja, Werner, Moment, ich muss mal dein Mikro prüfen. Augenblick. Ja, bitte, hallo. Hallo, hallo, Moment, Moment, sprich. Hä? Nee, Moment, ich höre nur das Hundegebell. Augenblick. Moment. Warte mal, nee, ich höre mal nicht. Ist das nicht so? Hört mal. Ja, guten Morgen, Werner, wie geht's denn? Guten Morgen, kannst, alles du, okay? Kannst du mich jetzt wirklich hören? Ja, jetzt bist du zu hören. Naja gut, mit dem Wetter, das wird jetzt anders. Ne? Morgen wird die Uhr, weiß jetzt gar nicht mehr, um eine Stunde vor oder eine Stunde zurückgestellt. Ja. Und ab Dienstag nächste Woche soll es dann wesentlich kälter werden. Ja. Mal sehen. Es gibt ein englisches Sprichwort, das heißt Spring Forward, Fall Back. Spring heißt auch Frühling, heißt aber auch Hüpfen, nach vorne hüpfen. Und Fall heißt auf Amerikanisch Herbst, aber auch fallen und nach hinten fallen. Das heißt, im Herbst wird die Uhr nach hinten gestellt. Fallback, zurückfallen. Hat mir gestern ein Kollege erzählt. Eigentlich ein schöner Spruch. Jo, wir sind also hier und haben jetzt ein etwas härteres Thema hier auf dem Programm. Ich denke, wir hören uns erstmal an, was geschehen ist. Und dann sprechen wir einmal über diese Geschichten. Es geht um das Thema Polizeigewalt hier in Barcelona. Die Stadt wird ja auch von vielen ironisch Fun City genannt. Die Stadt der Freude, die Stadt der lächelnden Menschen, die hier zu Millionen jedes Jahr durchziehen. Eisschlecken in quietschbunten Klamotten, sich hier vergnügen. Die ganze Stadt ist ein großer Freizeitpark. Aber hinter dieser Kulisse aus Fröhlichkeit und Happy Life verbirgt sich ein knallharter Polizeistaat, der die letzte Zeit leider immer heftiger und immer brutaler seine Fratze zeigt. Fun City Barcelona, das sieht nicht gut aus. Hören wir einmal, was passiert ist. Juan Andrés Benítez era un conegut empresari de Barcelona. Regentava dos botigues al barri de l'Eixample i fou un dels fundadors de l'Associació Catalana d'Empreses per Gais i Lesbianes. Für alle diejenigen, die des Katalanischen nicht mächtig sind, habe ich hier die Übersetzung vorbereitet. Juan Andrés Benítez war ein bekannter Geschäftsmann aus Barcelona. Er war Inhaber zweier Geschäfte im Stadtviertel Eixample und Mitbegründer eines Verbandes für lesbisch-schwule Geschäftsleute. In der Nacht zum 6. Oktober starb Benítez, nachdem die autonome katalanische Polizei ihn verhaftet hatte. Es war eine Samstagnacht. Benítez hatte einen Mann verdächtigt, ihm seinen Hund gestohlen zu haben. Er war außer sich, er war verzweifelt, er brüllte, er suchte seinen Hund. Es kam zu einem Handgemenge, zu einer Schlägerei. Jemand rief die Polizei. Die autonome katalanische Polizei traf ein und als diese eintraf, hatte sich die Lage bereits wieder entspannt. Benítez und sein Kontrahent waren beruhigt. Die Polizei schritt zur Feststellung der Personalien. Aber wenige Minuten später war Benítez tot. Was war passiert? Mehrere Polizisten, so weiß man, das zeigen Videos und Augenzeugen sagen das, hatten ihn auf der Straße regelrecht totgeprügelt. Dutzende Anwohner waren Zeugen der Polizeiaggression. Die erste Polizeiversion lautete: Der Gestorbene sei aggressiv gewesen und aus Gründen, die mit dem Polizeieinsatz nichts zu tun hätten, verstorben. Es war da von einem Herzinfarkt die Rede und anderen Dingen. Doch die Umstände des Todes von Benítez sind aus verschiedenen Gründen alarmierend. Erstens, warum verschweigt der Polizeibericht die zahlreichen Zeugenaussagen? die angeben, dass die Polizei eine ungewöhnlich harte Gewalt angewendet hatte? Warum verbreitet die Polizeigewerkschaft eine Lügenkampagne gegen das Opfer, indem sie behauptet, dass Benitez AIDS-krank gewesen sei? Warum verbreitet die Polizeiführung die Erklärung, dass der Polizeieinsatz vorbildlich gewesen sei, ohne zuvor überhaupt erst einmal eine Untersuchung des Vorfalls vorgenommen zu haben bzw. abzuwarten? Und natürlich ohne ein einziges Wort des Bedauerns für das Opfer. Und viertens, warum behaupten zahlreiche Anwohner, die den Polizeieinsatz mit angesehen haben, dass die Polizei ihnen unter Drohungen befohlen hat, das Filmmaterial ihrer Kameras zu vernichten? Wieder einmal geht die Angst um im Stadtviertel Raval. Die Angst vor dem gewalttätigen Auftreten der Polizei, so alltäglich in diesem Stadtviertel. Seit längerer Zeit schon beschweren sich die Anwohner über die Gewaltexzesse der Polizei in ihrem Viertel. Und ein konkreter Ort wird in diesem Zusammenhang stets genannt. Das Kommissariat bzw. Polizeirevier der katalanischen autonomen Polizei in Ciudad Vella, der Altstadt hier in Barcelona. Zahlreiche konkrete Fälle von extremer Polizeigewalt sind belegt. Wir können die jetzt nicht alle aufzählen, es gibt genug. Dabei ist immer wieder auffällig, wie straffrei die Polizeischläger gegen Bürger und Verdächtige vorgehen können, weil es so gut wie keinen Richter gibt, der die Fälle untersucht, wenn sie zur Anzeige kommen. Die Straffreiheit von Polizeigewalt ist ein Indikator für den Abbau von Rechten und Freiheiten in einer Gesellschaft, die sich selbst so beharrlich demokratisch nennt. Straffreie Polizeigewalt ist unvereinbar mit einem sogenannten Rechtsstaat. Ich begrüße auch Werner, der ist gerade im Studio. Hallo Werner, guten Morgen. Hallo, guten Morgen. Ja, gleich zu diesem Thema da. Ich habe diesen vorbildlichen Polizeieinsatz gesehen. Da gibt es zwei Videos dazu, die aufgenommen wurden von Nachbarn in einem Fall und von ausländischen Touristen, Italienern im anderen. Die haben also aus, weiß ich, zwei, drei Stockwerke Höhe die Szene aufgenommen. Ich habe die Bilder auch gerade hier laufen und auf YouTube. Da sieht man also schon, wie der jetzt Gestorbene, sagen wir mal, schon am Boden liegt. Ich glaube, wenn ich mich recht erinnere, da war es nur 1,65 Meter groß und schon vier oder fünf, ich weiß nicht mehr genau, Polizisten auf dem drauf sind, auf ihm knien und in brutalster Art und Weise auf ihn einschlagen, wo er also wie gesagt schon am Boden liegt. Und der schreit dann und dann geht's weiter, dann hört man teilweise die Kommentare dazu von den Nachbarn, die das aufgenommen haben. Und es geht, weiß ich, zwei Minuten vielleicht und dann hört man Polizeisirenen, dann kommen Polizeiautos angefahren, bremsen genau da, die Mossus, diese Polizisten springen aus den Autos und rennen sofort los, aber wohin? Auf die Nachbarn zu, die da geguckt haben aus vielleicht 15 Metern Entfernung, ja, also das war ihr Hauptzeuge, erstmal mögliche Zeugen wegzuscheuchen. Also das zu diesem angeblich hervorragenden, vorbildlichen Polizeieinsatz. Die Polizei hat übrigens das spanische Wort excelso benutzt, also ausgezeichnet, ein ausgezeichneter Polizeieinsatz. Ja, was können wir noch dazu sagen? Es gibt, und das weiß man im Raval, wirklich viele, viele Fälle von Willkür, Polizeibrutalität. Die Fälle sind dokumentiert und jeder kann sie in der Presse nachlesen. Die Frage ist einfach nur, woran liegt das? Warum diese extreme Brutalität? Was steckt dahinter? Soll das abschrecken oder sollen die Leute eingeschüchtert werden? Was ist das eigentlich? Ja, sicher. Die Leute einzuschüchtern, das ist immer die Aufgabe der Polizei. Aber nur noch eine kleine Anmerkung dazu. Also diese Mossos d'Esquadra, das jetzt diese katalanische autonome Polizei, die frühere Policia Nacional vom Zentralstaat abgelöst hat. Und ich erinnere Ich erinnere mich noch sehr genau, wo die Katalanen von hier, besonders junge Leute, ganz euphorisch waren. Ja, wir bekommen jetzt unsere eigene Polizei, dann wird alles besser. So ähnlich wie sie jetzt sagen, wenn wir unseren eigenen Staat bekommen, dann wird alles besser. Ja. Und die sind genauso brutal, wie es damals war und immer noch ist, natürlich die Policía Nacional. Ja, und das, so werden die Henker eben, warum sind die so gut? Als Baby werden sie nicht so geboren mit dieser Brutalität. Und wie werden sie dazu? Spätestens in ihrer Ausbildung. In der Polizeiausbildung, da lernen die das, ja, brutalste Gewalt einzusetzen. Sie müssen ja uns schützen, nicht wahr? Und wenn sie dann eben die Gelegenheit haben, dann lassen sie die Sau raus, dann leben sie sich aus für das, wofür sie ausgebildet wurden. Das zeigt sich dann. Also so sehe ich die Geschichte. Es muss ja auch Neigung im Spiel sein. Hören wir mal, was die Autopsie sagt, falls da noch Zweifel waren. Es hieß ja immer, der sei in einem Herzinfarkt gestorben. Das wurde erst verbreitet, das war die erste Meldung. Danach hat man gesagt, er hätte AIDS, das ist ja auch verdächtig. Die sterben ja dann, wenn man sie nur anpustet. Hier sieht man also nochmal die Bilder. Juan Andrés murió poco después. Von oben aufgenommen. Hoy se ha conocido el resultado de la autopsia y die Autopsie sagt, que la víctima recibió numerosos golpes en la cabeza, Laila Jiménez, buenas tardes. Zahlreiche Schläge auf den Kopf. Sí, David, según la autopsia, Juan Andrés murió por los golpes que recibió en la cabeza y en la cara. Ninguno de esos golpes fue en un órgano vital, pero todos juntos le provocaron un fallo cardíaco. Kopf und Gesicht wurden also traktiert. Wie kann das passieren? Kopf und Gesicht. Das heißt, er konnte sich gar nicht mehr schützen. Das war offenbar. Er hatte wahrscheinlich, ja, er hatte ja die Hände schon festgebunden auf dem Rücken. Das heißt, sie haben einen Wehrlosen, der auf dem Boden lag, den Kopf kaputt getreten. Normalerweise schützt man den Kopf mit den Händen und macht automatisch eine Art Abwehrschild mit den Armen. Und dann gehen die Schläge meistens in den Körper. Bei ihm ist der Kopf praktisch am meisten betroffen gewesen. Y el hecho de que la víctima tuviera además problemas de corazón. Por eso se ha dictaminado que fue un homicidio. Faltan todavía las pruebas toxicológicas. Pero lo que no queda claro es quién le dio esos golpes. Si fue el vecino con el que se peleó, si como dice... Man behauptet auch, der Nachbar, mit dem er sich da angeblich geheddert hat oder ein bisschen geprügelt, der wäre praktisch der Auslöser gewesen, der tödlichen Schläge auf seinen Kopf. Es gibt auch noch keinen toxikologischen Befund. Oder er hat, wo er schon auf dem Boden lag, sich absichtlich den Kopf gegen das Pflaster geschlagen, um nachher die Polizei beschuldigen zu können. Ja. Das hört man ja auch öfter. Jetzt werden hier Nachbarn nur gefragt, eine Frau, die weiß von nichts. Primero, según los testigos, cuando discutió con una vecina y la emprendió a cabezazos contra su coche. Papá, baja, que a la mamá la están agrediendo. Y nos hemos puesto ya... Was vorher gewesen ist, das ist immer noch nicht besonders klar. Y por último, los golpes que recibió en el forcejeo con los Mossos. Die Anwohner werden natürlich auch befragt, hier in diesem Video auf YouTube, von einem katalanischen Fernsehsender, herausgegeben von den Comisiones Obreras. Da geht es darum, was wirklich passiert ist. Es ist natürlich schwer, das zu rekonstruieren. Wir müssen uns natürlich überlegen, was ist da wirklich passiert. Es wird auch gesagt, er habe zuvor eine Mossa, also eine Polizistin, angegriffen, habe sie geschlagen und sie an den Haaren gezogen. Und das ist natürlich nicht ohne, wenn man das macht, dann weiß man genau, wenn man eine Polizistin schlägt, dann kriegt man natürlich die Tracht Prügel, die man dadurch auch sich verdient hat. Gut, ich meine, selbst wenn es stimmt, ja, dann ist es eben die Aufgabe der Polizei, den festzunehmen, Handschellen anzulegen und ruhig zu stellen, aber nicht totzuschlagen. Ja, ja. Das ist einfach ein bisschen zu viel. Ne? Das ist mehr als ein bisschen. Das ist also die Nachbarn, die da befragt wurden, die können hunderte von solchen Geschichten, also jetzt nicht mit diesem Ausgang, ich glaube doch, vor zwei Jahren haben sie auch schon mal einen doch, es gab schon mehrere. Auch im Raval. Ja, ja. Und, aber die Nachbarn, die können hunderte von solchen Geschichten erzählen, ja, ja. Besonders in diesem Stadtteil Raval. Ne? Das sind auch systematische Säuberungen, wird das wahrscheinlich genannt bei denen intern, in bester faschistischer Manier. Ne? Jetzt in dem Fall hat es ein Spanier abgekriegt, sonst können es Immigranten sein oder Schwule oder Prostituierte, die da leben. Oder einfach junge Leute, ja, die nicht ordentlich oder aussehen. Oder Hausbesetzer, ne? Die jungen Leute, die da Häuser völlig besetzt haben, die haben ja immer ordentlich was abgekriegt von der Polizei. Gut, zu dieser Geschichte gibt es morgen, Sonntag um 18 Uhr, eine Versammlung. Da gibt es jetzt ein Komitee, Assemblea Campaña Justicia para Juan Andrés Benítez. Und zusammen mit der Nachbarschaftsvereinigung vom Raval, die treffen sich also morgen Abend um 18 Uhr, eigentlich nur um die Frage zu diskutieren, wie können wir es organisieren, dass die Mossos diesmal nicht wieder straffrei ausgehen. Ja, dazu morgen diese Versammlung, die wird stattfinden in der gleichen Straße, wo das passiert ist. In der Calle Aurora, Aurora Nummer 16. Polizeigewalt in Barcelona, Brutalität in der Fun City. Meine Damen und Herren, es ist kurz vor 11, es ist Samstag, der 26. Oktober 2013. Sie hören Niemandsland, eine freie Stimme in einer wenig freien Welt. Weil wir einverstanden sind. We'll be right back. dein ganz eigener Jesus, einer, der dich nicht stört, der dich erhört, und dein ganz eigener Jesus, einer, der dich berührt, der dich verführt. Du fühlst dich klein und du bist allein. Fleisch und Bein am E-Mail schreien. Schalt ein, den Empfänger, ich mach dich zum Jünger. Nimm die zweite Wahl, teste mich einmal. Klicke hier und beichte mir. Red's dir von der Leber, ich bin ein Vergeber. Schalt ein und glaube. Schalt ein und glaube mir. Dein ganz eigener Jesus, einer, der dich nicht stört, der dich erhört. Dein ganz Jesus, einer, der dich berührt, der dich verführt. Und du fühlst dich klein und du bist allein. Fleisch und Bein am E-Mail schreien. Schalt ein, den Empfänger, ich mach dich zum Jünger. Rätsel von der Leber, ich bin ein Vergeber. Schalt ein und glaube. Schalt ein und glaube. Samstag, 26. Oktober 2013, die vermischten Katastrophen und kommentierten Meldungen aus dem heutigen Niemandsland. Zuerst einmal die Nachrichten von der ARD übernommen in 100 Sekunden. Da hören wir uns erstmal an, worum es so im Moment geht in der großen Willkommen Politik. Willkommen zur Tagesschau in 100 Sekunden. USA gestehen Spannungen wegen NSA-Affäre ein. Eine Sprecherin des US-Außenministeriums sagte, die Enthüllung der amerikanischen Geheimdienstaktivitäten habe bei vielen Partnern Kritik ausgelöst. Vor zwei Tagen war bekannt geworden, dass der US-Geheimdienst unter anderem möglicherweise ein Mobiltelefon von Bundeskanzlerin Merkel abgehört hat. Parlamentswahl in Tschechien. Seit gestern sind dazu mehr als 8 Millionen Bürger aufgerufen. Bis zum frühen Nachmittag können sie noch ihre Stimme abgeben. Die Neuwahl wurde angesetzt, nachdem die Mitte-Rechts-Regierung im Sommer über Affären gestürzt war. Politische Verwerfungen in Berlusconi-Lager. Die Partei des verurteilten früheren italienischen Regierungschefs löst sich auf. Die Organisation firmiert künftig wieder unter ihrem früheren Namen Forza Italia. Die Minister der Partei waren jedoch an der Entscheidung nicht beteiligt. Weitere Warnstreiks bei Karstadt. Mitarbeiter der angeschlagenen Warenhauskette treten heute erneut in den Ausstand. Damit will die Gewerkschaft Verdi den Druck für die Verhandlungen mit der Geschäftsleitung erhöhen. Es geht um die Sicherung von Standorten und eine Rückkehr zur Tarifbindung. Erdbeben vor Japans Ostküste. Es hatte nach Angaben aus Tokio eine Stärke von 7,1. Vom Katastrophenreaktor Fukushima, der an der Ostküste liegt, wurden keine größeren Schäden gemeldet. Die Flutwelle fiel niedriger aus als befürchtet. Das Wetter im Süden häufig Sonnenschein, vom Nordwesten bis zur Ostsee Sonne und Wolken. Dazwischen bewölkt, vereinzelt Regen und Gewitter, 15 bis 25 Grad. Berlin, noch nie seit 1991 waren weniger Menschen erwerbslos, doch immer mehr sind prekär beschäftigt. Die Kehrseite dieser Erfolgsmeldung. Noch nie also waren in Deutschland so viele Menschen auf dem Arbeitsmarkt aktiv wie im Jahr 2012. Fast 44 Millionen Menschen waren als abhängig Beschäftigte und Selbstständige berufstätig oder suchten einen Job. Gleichzeitig ist die Zahl der Erwerbslosen auf 2,3 Millionen gesunken, den niedrigsten Wert seit 1991. Dennoch sind viele vom Arbeitsmarkt abgehängt. Rund 1 Million Langzeitarbeitslose suchen seit über einem Jahr eine Stelle. Die Dunkelziffer dürfte weit höher liegen, da insgesamt 3,1 Millionen Menschen Arbeitslosengeld und andere Sozialleistungen beziehen. Lediglich BAföG-Empfänger in der Ausbildung und Eltern in der Babypause sind als freiwillig erwerbslos zu werten. Diese Angaben gehen aus dem Statistischen Jahrbuch hervor, dessen aktualisierte Fassung das Statistische Bundesamt Ende voriger Woche veröffentlicht hatte. Allerdings weicht die Regierungsstatistik erheblich von den Zahlen der Bundesagentur für Arbeit, BA, ab. Die meldet für 2012 rund 2,9 Millionen Arbeitslose. Das ist ebenfalls der niedrigste Wert seit 1991. Zwischenzeitlich war die Zahl im Jahr 2005 auf 4,9 Millionen angestiegen. Die Unterschiede zum Statistischen Bundesamt ergeben sich aus einer anderen Zählweise. Die Bundesanstalt für Arbeit wertet jeden als arbeitslos, der weniger als 15 Stunden pro Woche beschäftigt ist und sich auf dem Amt gemeldet hat. Das Statistische Bundesamt verwendet internationale Standards. Danach gilt nicht mehr als arbeitslos, wer eine Stunde oder mehr pro Woche arbeitet. Eine Stunde pro Woche ist nicht arbeitslos oder wer nicht innerhalb von 14 Tagen eine neue Stelle antreten kann. Aus dem Mikrozensus, einer stichprobenartigen Volkszählung, haben die Statistiker des Bundesamtes und des Bundes genauere Zahlen zur Struktur der Erwerbsbevölkerung ermittelt. Weil die Daten der Befragten auf die Gesamtbevölkerung hochgerechnet werden mussten, ergeben sich Differenzen zu den absoluten Werten aus der volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung. Laut Mikrozensus sind von geschätzten 42,5 Millionen Erwerbspersonen 19,5 Millionen weiblich und 23 Millionen männlich, wobei der Anteil der Frauen stetig zunimmt. Im Jahr 2012 waren 84,6% aller Erwerbspersonen werktätig und 6,6% auf Transferleistungen angewiesen. Etwa 2,5% der Arbeitswilligen bezogen Rentenzahlungen, 6,2% lebten hauptsächlich vom Unterhalt durch Angehörige. Die Deregulierung des Arbeitsmarktes, wie das so schön genannt wird, während der Amtszeit der SPD-Grünen-Regierung unter Gerhard Schröder hatte einschneidende Folgen für die Beschäftigten. Im Jahr 1991 hatten noch 79% der Werktätigen einen unbefristeten Arbeitsvertrag, 8% waren selbstständig und gut 12% atypisch beschäftigt. Bis zum Jahresende 2012 waren nur noch 67% unbefristet angestellt. 11% der Berufstätigen waren 2012 selbstständig. Hier hat sich der Anteil der Ein-Mann-Betriebe von 49,6% im Jahr 2000 auf 58% im letzten Jahr erhöht. Formal zählen auch Werkvertragsarbeiter zu den Selbstständigen. Von 7,9 Millionen Menschen ohne Normalarbeitstag sind 5 Millionen Teilzeit beschäftigt. 2,7 Millionen haben einen befristeten Vertrag. 2,5 Millionen sind geringfügig beschäftigt und 750.000 sind Leiharbeiter. Diese Zahlen ebenfalls aufbereitet von Herrn Mirko Knoche. Veröffentlicht heute in der Tageszeitung Junge Welt vom 26. und 27. Oktober. Ja, was du eben erzählt hast, das ist die eine Seite der Medaille und die andere ist, dass die Börse wieder boomt. Und zwar, also ist die im letzten seit Anfang 2012 bis heute um 50% nach oben gegangen. Jetzt zum ersten Mal über 9000 Punkten, also die absolute Höchstzahl in den letzten 25 Jahren. Also seit es die Börse den DAX-Index gibt. Und das korrespondiert sich natürlich vielleicht in Deutschland noch eher wegen der Exportwirtschaft eben, aber korrespondiert in keiner Weise und weniger in Spanien mit der realen Entwicklung der Wirtschaft. Ne? Also es gibt keinerlei Konjunkturindikatoren, die darauf hinweisen, dass das gerechtfertigt wäre, ja? dieser Börsenboom. Ja? Auch in USA und überall wieder. Ja. Und das ist einzig und allein darauf zurückzuführen, dass eben die Geldflut wieder in Gang kommt. Ne. Besonders die amerikanische Bundesbank, die Fed, ja, die überschwemmt die ganze Welt mit ihrem Geld. Und deshalb geht's heute wieder den Banken gut, die veröffentlichen wieder Gewinne hier. Sowohl, also die Großen hier, Santander, BBVA und so, 85% Gewinnzuwachs bei Santander, 77%, ja. Gleichzeitig ist aber kein reales Geschäft dahinter, ne? Es gibt die Kredite fließen weiterhin nicht, ne? Das alles nur, weil die eben mit öffentlichen Papieren spekulieren. Ja, daher kommt es auf der einen Seite und auf der anderen. Warum stehen sie jetzt auch wieder besser da, die Banken? Weil sie die Verpflichtung, die müssen ja immer bei der Passiva, bei dem, was sie bekommen an Geld, einen bestimmten Prozentsatz zurückhalten. Und können nicht mit allem spekulieren, sondern dieser Rückhalt, diese Provision ist jetzt runtergesetzt worden. Also deshalb geht es ihnen jetzt auch wieder besser. Es ist nur die neue Blase, die aufgeblasen wird jetzt. Und das wird explodieren, ne? Irgendwann, in nächster Zeit. Wir hatten ja auch gesagt am Anfang, dass der Herr Botin sich hingestellt hat vor ein paar Tagen vor die Kameras und hat offiziell verkündet, er der Krisengewinner, verkündet offiziell, er, der nie von der Krise betroffen war, er und seinesgleichen, die Krise sei beendet. Die Leute fragen sich alle, was ist denn beendet, meine Damen und Herren, und schlagen die Hände über dem Kopf zusammen. Alles ist teurer geworden, alles ist schlechter geworden, die Schulen, die Sozialhaushalte, Krankenhäuser, Krankenstationen, alles ächzt und stöhnt unter der Last der Kürzungen und dieser Mann stellt sich hin und sagt, die Krise ist beendet. Da müsste man eigentlich lachen und unter normalen Umständen würden Herren kommen in weißen Jacken und ihm so eine Zwangsjacke umlegen und auf ihn einreden und sagen, ja, ist ja gut und ihn mitnehmen und ihn einer Behandlung unterziehen, was nicht der Fall ist. Für ihn und seinesgleichen, die denken natürlich, ist die Krise vorbei. Aber nicht nur sind es die Bankiers, sondern auch die Politiker, ja, die jetzt, kennen wir ja aus den letzten 5 Jahren. Wie oft haben sie uns das Licht am Ende des Tunnels verkauft oder Knospen, die dabei sind, aufzugehen an der Wirtschaft so. Und jetzt ist es wieder so, ja, oder die Zeitung, die Vanguardia hier vorgestern, Riesenschlagzeile wie die Bildzeitung, die Rezession ist vorbei, ja. Und die Dümmsten und die Naiven von uns, die fallen natürlich sofort wieder drauf rein. Es gibt ein Indiz, es sind tatsächlich jetzt die Arbeitslosenzahl ist ein bisschen zurückgegangen und insofern stimmt es natürlich, dass die Rezession vorbei ist. Was ist die Rezession? Ne? Technisch ist das bei den kapitalistischen Wirtschaftswissenschaften so definiert, dass wenn 2 Trimester lang die Wirtschaft nicht wächst, dann sind wir in einer Rezession. Nun ist sie aber im vorletzten Semester runtergegangen, das Wirtschaftswachstum. Und jetzt im letzten Trimester um, weiß ich, 0,1% oder so ist die Wirtschaftsleistung, also das Bruttoinlandsprodukt, gestiegen. Aber warum? Dieses letzte Trimester ist Juli, August, September, wo immer es wieder ein bisschen Arbeit gibt, eben im im Tourismussektor, ne? Und so ist es dieses Mal jetzt auch. Und weder in der Agrarwirtschaft noch bei der Bauindustrie noch die produzierende die Wirtschaft selber gibt es einen Zuwachs, ne? Nur im Tourismussektor. Ja, jetzt sind wir im Oktober, jetzt beginnt der Winter und dann ist es wieder vorbei. Themenwechsel. Spannungen zwischen USA und Europa wegen der NSA-Abhörspitzelaffäre. Noch ist die US-Regierung damit beschäftigt, angesichts der NSA-Affäre die Wogen im Ausland zu glätten. Doch die öffentliche Meinung könnte bald kippen. Heute ist in Washington übrigens eine Demo gegen staatliche Überwachung geplant. Hoho, in Washington wird demonstriert. Das hört man selten. Wenn es passiert, erfährt man es fast nie. Aber es ist so. Die Aufregung also in Deutschland, Frankreich und dem Rest der EU angesichts der NSA-Abhöraffäre sorgt für einigen Erklärungsbedarf in den USA. Immer wieder war in den letzten Tagen vor allem eine Frage zu hören. Hat das wirklich jemanden überrascht, dass die USA versuchen, so viele Informationen wie möglich zu sammeln, zu spitzeln, zu lauschen, alles anzuzapfen, was sie können? Überrascht das wirklich, dass die in allen Computern drin sind, in allen Telefonnetzen, dass sie mit ihren Satelliten überall reinschnüffeln und gucken? Wen wundert sowas denn? Was einen wundert, ist jetzt die geheuchelte Überraschung unserer herrschenden Regierungsvertreter. Der konservative Kolumnist Charles Krauthammer sagte dem Sender Fox, die Europäer benehmen sich wie verdammte Heuchler. Sie haben die Spionage erfunden und jetzt sind sie schockiert darüber, dass wir es tun. Ich glaube, sie sind neidisch, dass wir es so gut können. Also, das würde ich nicht so ernst nehmen. Das sagt ein Herr Krauthammer. Auch ein lustiger Name, also ein Deutschstämmiger sagt, die Crowds, das sind wir jetzt, da müsste man ja mit dem Krauthammer auf die Crowds hauen, wenn die sich aufregen. Kleiner Scherz. Andere werben für etwas mehr Verständnis. Jane Harman von Woodrow Wilson Center, vom Woodrow Wilson Center zum Beispiel, glaubt, dass die Empörung an den Spitzen der betroffenen Regierungen gar nicht so groß ist, eben weil niemand wirklich überrascht sein könne. Trotzdem gelte, die ausländischen Anführer sind sauer. Aber sie sind sauer, weil die Öffentlichkeit in ihren Ländern das nicht versteht. Sie hat einfach höhere Ansprüche beim Thema Privatsphäre als die Öffentlichkeit in den USA. Das heißt, die haben keine. Bitte, guckt doch rein, guckt in unsere Unterhosen, guckt in unsere Schlafzimmer, guckt in unsere privaten Mails, guckt, was ihr wollt. Und dann gibt es noch die, die davor warnen, das Ganze einfach zu leicht abzutun. Michael Birnbaum, der Deutschland-Korrespondent der Washington Post, sagt, Merkel ist ein Profi, aber man merkt den Politikern in Berlin einfach an, dass es hier einen Vertrauensbruch gegeben hat, der nur schwer zu reparieren sein wird. Merkel wurde also belauscht. Mal hören, was sagt die Merkel eigentlich? Die sagt doch nur so Sätze wie, wir müssen in beide Richtungen jetzt denken. Oder die sagt Sätze wie, wir müssen allen Seiten jetzt gerecht werden. Wir werden das Problem an der Basis angehen. Die sagt doch eigentlich nur nichtssagende Sätze. Was gibt's bei der Frau eigentlich zu bespitzeln, frage ich mich. Das ist doch nur ein Ort, ein fürchterlicher Ort an Gemeinplätzen. Was sie, denkst du? Sie hat selber was gesagt zu dem Thema, ja. Hat sie also danach befragt, nach dieser Abhörgeschichte da jetzt, nicht nur bei ihr, sondern auch bei bis zu 30 anderen Regierungschefs in der westlichen Welt, also bei Freunden und Verbündeten. Na, jetzt, wo vor ein paar Wochen bekannt wurde, dass sie die Wilma, wie heißt die, Rousseff, die in Brasilien ausspioniert haben, das konnte man noch so hinnehmen, das ist ja weit weg, Brasilien, aber jetzt, wo es rauskommt, dass es hier genauso ist, jetzt waren doch einige so ein bisschen, ja, hat man gemerkt, so ein leichtes Kopfschütteln, so eine Andeutung von einem Stirnrunzeln und so. Und wie sie dann danach befragt wird, sagt die doch glatt, ja, in meinen Gesprächen, da gibt es eine konsistente Logik. Deshalb glaube ich, dass jeder, der mit mir redet, im Grundsatz immer das Gleiche hört. Merkel über Merkel, ja. Moment. Und das ist etwas, was die einräumen, die jetzt damit fertig werden müssen. Die US-Diplomaten nämlich, Das Außenministerium ärgert sich erkennbar darüber, dass diplomatische Kooperation, egal in welchem Bereich, derzeit von der NSA-Affäre belastet wird. Belastet wird heißt, worüber sollen die noch reden? Die wissen ja alles. Wie soll man mit Leuten reden, die alles bespitzeln, was ich sage? Eine eigentlich unerträgliche Situation. Ministeriumssprecherin Jen Psaki sagt: Keine Frage, die Veröffentlichung dieser vertraulichen Daten hat einen Moment der Spannung mit einigen unseren Verbündeten geschaffen. Die wiegeln das also immer noch ab und kleiden das in harmlose Worte. Wir führen Gespräche mit ihnen und werden das auch weiter tun, wie man an dem Besuch der deutschen Delegation sieht, die in den nächsten Wochen hierher kommt. Für die Amis ist das alles eigentlich gar kein großes Thema. Die sind froh, wenn man da nicht weiter drüber redet. Ähnlich wie die Folter. Niemand spricht mehr über Folter. Es wird weiter gefoltert. Es wird weiter getötet. Es gibt die Todeslisten, die Obama jeden Tag oder jede Woche unterzeichnet, wo dann ferngesteuerte Drohnen in irgendeinem Dorf fernab in Asien oder hinter Asien ein Haus bombardiert und da sterben dann Menschen unter dem Verdacht, dass da ein oder zwei oder drei Terroristen oder illegale Kämpfer drin seien, was auch immer. Diese ganzen Sachen passieren ja weiter. Das ist ja nicht so, als wäre das eine ausgeräumt und wir hätten jetzt eine neue Affäre. Die Dinge akkumulieren sich und es kann einem wirklich unheimlich werden, wenn man sieht, was für eine Machtfülle und welche brutalen Möglichkeiten diese Regierung, diese US-Regierung eigentlich hat, um die Menschen auf der Welt zu manipulieren, zu lenken und nach Belieben auch zu töten, zu bespitzeln und auszuhorchen. Snowden hat gesagt, in einer solchen Welt möchte ich nicht leben. Wir möchten auch nicht in so einer solchen Welt leben. Wir leben leider darin und müssen alles tun, damit das aufhört. Aber gibt's nicht vielleicht doch Hoffnung, weil was man jetzt hört, wollen jetzt die Europäer, also Merkel und Hollande zusammen mit den USA zu einem Pakt kommen, wie man denn da mit umgeht in Zukunft mit dieser Spionage. Dass, ja, ich kann dir auch sagen, was sie machen werden. Die werden versuchen, ein System zu erfinden, dass nie mehr was rauskommt. Die werden das System dicht machen, die werden weiter spitzeln wie bisher, wahrscheinlich noch raffinierter, werden aber das System wahrscheinlich derartig panzern und werden eine derartige Glocke an Undurchdringlichkeit um dieses System legen, dass es einfach nie mehr rauskommen wird. So Typen wie Snowden, die werden in Zukunft wahrscheinlich schon im Ansatz von einer Drohne praktisch abgeknallt. Wenn er im Flugzeug sitzt, gibt es ein Flugzeugunglück. Das wird wahrscheinlich eine Konsequenz sein. Die USA haben gestern schon angekündigt, nachdem es diesen Wellenschlag da gegeben hat, ja, wir werden prüfen und vielleicht nicht mehr alles ausspähen, was wir können, sondern nur noch das, was wir brauchen. Also dann ist was doch brauchen alles Sie denn? Gebonkt, ne? Experten sagen natürlich, die brauchen alles. Geheimdienste haben automatisch die Tendenz zur Totalitarität. Geheimdienste werden automatisch von ihrer eigenen Anlage her zu totalitären Regimen. Gut, es gibt also bald auch mehr Arbeit in den USA selber für die NSA. Im eigenen Land gibt es bald mehr zu spitzeln, denn da gibt es Widerstand. Und wo es Widerstand gibt gegen Geheimdienste, da werden die Geheimdienste noch mehr spitzeln. Heute, Samstag, wird es in Washington eine schon lange geplante Demonstration gegen die National Security Agency geben. Die NSA, verantwortlich für die Spitzelaffären. Veranstaltet wird der Protest von einem Zusammenschluss von mehr als 100 Einzelgruppen mit dem ausdrucksstarken Namen Stop Watching Us. Hört auf, uns zu beobachten. Ein Kommentar. Hier sagt jemand zu der Meldung: Krauthammer soll sich bitte an seine eigene Nase fassen. Krauthammer war der, der gesagt hat, was regen die sich denn in Europa auf, die Heuchler. Gelegentlich ist er ja ganz intelligent, aber meistens fragt man sich, wo seine Intelligenz denn jetzt schon wieder Urlaub macht. In diesem Fall. Erst hat er die Tea Party als Erneuerung der Raps hochgejubelt. Jetzt will er damit nichts mehr zu tun haben, weil der Partei durch die bescheuerten It's the Fight That Counts Shutdown-Strategie von Ted Cruz und Co. die Fälle wegschwimmt. So viel zum Thema Heuchelei. Werfen wir mal einen Blick auf Spiegel Online, was es da heute gibt, am heutigen Samstag. Deutsche Industrie fordert Ächtung von Wirtschaftsspionage. Da kann man wirklich sagen, Heuchler. Die deutsche Industrie schlägt wegen der Späh-Affäre Alarm. No-Spy-Abkommen auch mit befreundeten Staaten reichten nicht aus. Das sagt BDI-Chef Grillo zu Spiegel Online. Der Lobbyist warnt davor, das Freihandelsabkommen zwischen EU und USA weiter zu gefährden. Dazu gibt es dann einen längeren Artikel. Dann Berlusconi verschärft Streit in eigener Partei. Wir haben vorhin gehört, die Berlusconi-Partei wird sich wohl auflösen und wird sich wieder Forza Italia nennen und so weiter und so weiter. Es werden aber immer die gleichen Typen da drin sitzen und werden die immer gleiche Politik machen. Das heißt, wie wir eingangs gesagt haben, diese Leute werden Probleme erfinden, die es ohne sie nicht gibt, werden schlechte Lösungen vorschlagen, diese schlechten Lösungen schlecht umsetzen und das Ganze wird dann auch sehr teuer werden. Das ist Berlusconis Politik in Italien und die Politik von vielen hier auch. Wenn wir vorher geredet haben über Badewannen mit Salzsäure drin, es wäre doch schön, wenn da mal jemand den Berlusconi reinwerfen würde, damit er sich auflöst und nicht nur seine Partei. Ja, das ist eigentlich eine Mafia-Methode aus dem Land der Mafia. Themenwechsel. Saudi-Arabien. Protest hinterm Lenkrad. Saudische Aktivistinnen wollen das Frauenfahrverbot in dem Land brechen. Trotz der Androhung körperlicher Strafen. Die werden also durchgeprügelt auf offener Straße, wenn sie am Steuer erwischt werden. Dazu gibt es im Spiegel ein Interview. In diesem Interview erläutert die Organisatorin Al-Yami ihre Motivation und warum sie Peitschenhiebe nicht fürchtet. Saudi-Arabien, ein Musterpartner unserer freien westlichen Wertegemeinschaft, hochgepäppelt, gehätschelt, ein Partner, der auch gegen den bösen Diktator Assad in Syrien wirklich die Stirn runzelt, und Saudi-Arabien fordert ja Demokratie in Syrien und ist sich da mit den USA einig, mit Katar übrigens auch, und mit diesen ganzen kleinen, fürchterlichen Golfdiktaturen. Und die peitschen also Frauen auf der Straße zusammen, wenn sie am Steuer erwischt werden. Tolle Demokratie. Ich habe noch keinen einzigen Politiker gehört, der offiziell hier dazu Stellung genommen hat. Die ganzen Stirnrunzler und die Krokodilstränenverfließer, die sagen, Syrien, was da passiert, guckt mal, so ein Diktator. Von Saudi-Arabien hört man nie etwas. Sie schweigen dazu. Ist auch besser so. Weil die kaufen so viele herrliche Waffen von unseren Rüstungsfirmen. Dann gibt es die Zeitumstellung an diesem Wochenende. Die Zeitumstellung ist unsinnig teuer, macht krank und dumm. Und trotzdem regt sich kein Widerstand dagegen. Denn die Menschen gehen zwar auf die Straße, wenn sie hassen, hungern oder um ihr Geld fürchten, aber leider nicht für Sinn. Dazu hat Frau Sibylle Berg im Spiegel eine etwas humoristische Kolumne geschrieben. Das heißt, in der Nacht vom kommenden Samstag, also von heute auf den morgigen Sonntag, wird die Uhr um 3 Uhr auf 2 Uhr zurückgestellt. Ja, von 3 auf 2. Das heißt also, fall back. Im Herbst fällt die Uhr zurück. Eine Stunde. Wir können eine Stunde länger schlafen, ne? Ja, genau. Toll. Schleiermorde bleiben ungeklärt. Aus einem Spiegelbericht zum Thema Terrorismus geht hervor, dass die Ermordung des Arbeitgeberpräsidenten und vormaligen SS-Untersturmführers Hans-Martin Schleier am 18. Oktober 1977 durch die Rote Armee-Fraktion möglicherweise nie aufgeklärt werden wird. Der Generalbundesanwalt hat die Ermittlungen gegen das ehemalige RAF-Mitglied Rolf Heißler eingestellt. Es konnte nicht festgestellt werden, wer den zu diesem Zeitpunkt schon 44 Tage von der RAF entführten Schleier dreimal in den Hinterkopf schoss. Die Bundesanwälte hatten die im Jahr 1985 schon einmal eingestellten Ermittlungen gegen Heißler 2007 wieder aufgenommen, nachdem Ex-RAF-Mann Peter-Jürgen Boog im Spiegel behauptet hatte, Heißler habe ihm zu verstehen gegeben, dass er Heißler der Schütze sei. Ein ganz heikles Thema wird jetzt auf die Demokratie in Deutschland zukommen. Die Frage ist nämlich, was passiert mit der Opposition? Durch die Große Koalition ist die Opposition so klein, dass sie viele Ausschüsse laut parlamentarischer Normung gar nicht besetzen darf. Die Fraktionen von Linken und Grünen können damit rechnen, dass ihnen die künftigen Koalitionspartner Union und SPD allerdings mehr Rechte einräumen, sagt der Spiegel. Die kleinen Parteien haben im neuen Bundestag nur ein Fünftel der Sitze. Daher verfehlen sie die Schwelle für wichtige Oppositionsrechte wie Anträge auf Untersuchungsausschüsse. Das heißt, die Regierung kann sich irgendeine Schweinerei ausmauscheln und die Opposition hat noch nicht mal ein Recht, einen Untersuchungsausschuss zu beantragen. Das soll allerdings jetzt im Vorfeld der Koalitionsverhandlungen mit eingebracht werden als Rechte für die kleine Mini-Opposition. Eine Mini-Opposition und eine Riesenregierung. Da müssen wir der CDU und der SPD dankbar sein, dass die so demokratisch sind und das den kleinen Parteien zugestehen, nicht wahr? Genau. Und wir müssen dem Ältestenrat dankbar sein. Der hatte nämlich letztens eine Sitzung, übrigens mit dem Bundestagspräsident Norbert Lammert von der CDU und dem parlamentarischen Geschäftsführer der Fraktionen. Der sprach mit Grünen Frau Britta Hasselmann das heikle Thema an und forderte Union und SPD auf, Stellung zu beziehen. Diese versicherten, das Thema zügig durch Konstituierung des Bundestages anzugehen. Das heißt, da wird sich was tun. Es wird also alles besser in Deutschland. Ein paar Worte zur Kanzlerin. Für Europa, sagt der Spiegel, schmiedet man im Kanzleramt für Merkels Verhältnisse schon fast visionäre Pläne. In Deutschland passiert allerdings nichts. Deutschland bleibt so, wie es ist. Da wird nichts angepackt, nichts gemacht. Das brabbelt so weiter vor sich hin. Aber Europa. Die würden, sollte Merkel sich durchsetzen, die Europäische Union von Grund auf verändern. Das Ziel ist eine weitreichende gemeinschaftliche Kontrolle über die nationalen Haushalte, über das Schuldenmachen in den 28 EU-Hauptstädten und die Pläne der nationalen Regierungen für mehr Wettbewerbsfähigkeit und Sozialstaatsreformen. So soll der Euro auf Dauer stabil, sollen die Mitgliedstaaten auf einen gemeinsamen Wirtschafts- und Finanzkurs gebracht werden. Das wäre die oft beschworene politische Vollendung der Währungsunion. Ein großer Wurf, das sagt der Spiegel dazu. Das heißt, alles unter deutscher Kontrolle, unter deutscher Ordnung. Wir regieren die Haushalte, wir gucken, was die anderen mit unserem Geld machen. So ungefähr klingt das, oder? Hatten wir doch schon mal, ne? Am deutschen Wesen soll die Welt genesen. Ja, genau. Aber jedenfalls, damit man uns nicht den Vorwurf macht, wir berichten hier nur einseitig, ne? Um die ganze Vielfalt der Nachrichten, die wir bei Niemandsland immer bringen, mal ganz kurz schnell klar zu machen, noch ganz kleine Meldungen. Die offiziellen Tauffotos sind da von Prinz George. Tauffotos? Die Tauffotos von Prinz George, also der Kleine von Prinz William. Ah, das ist nicht der, der aus dem Hubschrauber Leute abgeknallt hat in Afghanistan. Das ist der andere, das ist der Andrew, ne? Ja, ja. Der Hubschrauberkiller. Der ist wirklich süß auf diesen Fotos, der Kleine. Mhm. Und dann Natalie Portman hat eine neue Frisur, ne? Also ihre lange Mähne hat sie jetzt nur ein paar Zentimeter abgeschnitten. Ne? Mhm. Was noch? Noch mehr Titel hier. Schock bei Heiratsantrag. Sarah hatte furchtbare Angst. Und Prinz Felipe und Lady, ist es jetzt 10 Jahre her, dass sie sich kennengelernt haben. Entschuldige, Werner, sind das jetzt schon die Kulturnotizen oder die Herz- ja, die leider. Rosa, ich fürchte, das ist unsere Kultur, wo man eben sieht, wie wir verblödet werden und nicht nur, was du vorher gesagt hast, das, was war das noch, was da auch noch verblödet? Habe ich jetzt schon wieder vergessen. Aber dann noch eine ernsthafte Warnung. Man liebt sie oder man hasst sie. Worum geht's? Um String-Tangas. Und die Frage ist ja immer die, sind die praktisch und sexy oder sind sie unästhetisch? Ja, da habe ich mal eine Frage. Trägst du denn welche oder wie soll ich das jetzt verstehen? Nee, normalerweise nicht. Aber die Warnung kommt von Frauenärzten. Also man kann hauptsächlich annehmen, dass Frauen diese String-Tangas tragen. Und die sagen jetzt, die können sogar gefährlich sein. Nämlich dann, wenn der String zu eng ist, dann kann er schnell zum Brutgebiet für Keime werden. Dann gibt es Hautreizungen, Entzündungen. Nicht nur die Höschen, sondern einfach auch schlecht verarbetete Nähte können zu kleinen Verletzungen im Genitalbereich führen. Dann wandern Bakterien, Pilze über die Schnur zwischen den Po-Backen vom Anal in den Vaginalbereich und stören die sensible Scheidenflora. Ja? Und also es ist empfehlenswert, wenn schon, dann nur solche Höschen tragen, nicht reibt und nicht scheuert. Ne? Nur hochwertige Materialien und eine gute Passform, ne? Sonst haben wir dieses Problem. Hey Werner, bitte, ich darf dich doch sehr bitten. Ja, eben. Das ist der Stringtanga, oder was? Steißbeinfisteln kann es geben, ne? Abszesse, also Vorsicht, ja. Gut, ich möchte mal die Frage stellen, glaubst du, dass unsere Hörer so etwas hören möchten? Die sitzen jetzt gemütlich beim Frühstückstisch, hören unsere Sendung und müssen sich dann diese doch recht unappetitlichen Sachen anhören. Ich glaube, denen wird das nicht gefallen. Themenwechsel. Frau Merkel wird auch die Autokanzlerin genannt. Warum? Seit bekannt wurde, dass die BMW-Eigentümerfirma Quandt fast 700.000 Euro an die CDU gespendet hat, diskutiert das Land, Deutschland ist gemeint, erneut über Lobbyismus und die Käuflichkeit von Politik. Werden die Geschicke der Republik in Wahrheit aus den Vorstandsbüros von Daimler, BMW und Co. gesteuert? Bislang stand gerade Merkel in dem Ruf, besonders penibel für die gebotene Distanz zu den Industriebossen zu achten. Auf die gebotene Distanz zu achten. Ganz anders als ihr Amtsvorgänger Gerhard Schröder. Der war nämlich Kumpel mit allem, was Geld hatte, der noch stolz auf den Titel Autokanzler war. Und ganz anders auch als europäische Spitzenpolitiker wie Nicolas Sarkozy oder Silvio Berlusconi, zu deren Selbstverständnis es gehört, sich in Brüssel als Abgesandte direkte Lobbyisten von Renault oder Fiat in Szene zu setzen. Doch nun nähern neue Dokumente den Verdacht, dass auch die Merkel-Regierung den Wünschen der Bosse möglicherweise allzu bereitwillig Folge geleistet hat. Im Ressort von Wirtschaftsminister Philipp Rössler, der ist immer noch da, der wird in ein paar Tagen weg sein, wurden Konzerneingaben nahezu wörtlich in Regierungstexte übernommen. Das heißt, die großen Autokonzerne haben ihm diktiert, was er als Minister zu tun hat. VW, Daimler und BMW führten einen versteckten Wettbewerb, wer die Regierung am besten für die eigenen Interessen einzuspannen versteht. Und im Fall Kläden kommen neue Zweifel auf. Kläden ist der, der die Gelder an die Merkel weitergereicht hat. Hat die Regierungszentrale über die Autokontakte des Kanzlerintimus die volle Wahrheit gesagt? So sieht's aus. Korruption auf Deutsch, die ist nicht so hässlich wie hier vielleicht, aber die ist sehr durchschlagskräftig. So, wir haben jetzt sehr viel gebracht hier über Politik, über die böse Welt. Es gibt Dinge, über die wir jetzt nicht sprechen. Das sind zum Beispiel die Dschihadisten, die von Deutschland aus nach Syrien reisen, um da Leute abzuknallen und sich für Allah praktisch einzusetzen, um aus Syrien einen Gottesstaat zu machen, ungefähr so wie Saudi-Arabien. Das trifft auf sehr viel Wohlwollen von Seiten der westlichen Wertegemeinschaft. Die unterstützt ja auch irgendeine sogenannte Opposition in Syrien, die sie bis jetzt immer als demokratisch zu verkaufen sucht, aber so demokratisch ist das gar nicht. Ein Thema, das letzte Thema in diesem Katastrophenblock, das ich ansprechen möchte, ist das Schweinesystem. Der Spiegel kommt in diesen Tagen mit einem Titelbild an die Kioske. Das ist wirklich hart. Da sieht man ein süßes kleines Schweinchen. Das guckt vertrauensselig in die Kamera. Darunter ist der große Titel Das Schweinesystem, wie uns die Fleischindustrie krank macht. Aber das Schwein ist am ganzen Leib aufgeschnitten und da drin ist so eine Art Schweineservalatwurst. Das Schweinesystem heißt eine groß angelegte Reportage des Spiegels, die wirklich, und das muss ich jetzt auch sagen, die viel unappetitlicher ist als diese String-Tanga-Bakterien-Geschichte, die Werner gerade erzählt hat. Es geht nämlich um unser Essen und es geht darum, was da drin ist, unter welchen Bedingungen dieses Essen produziert wird und welche Opfer dafür gebracht werden und ob das überhaupt noch haltbar, sustainable, nachhaltig ist, so zu produzieren. 58 Millionen Schweine, so sagt der Spiegel, werden jährlich in Deutschland verarbeitet. Die Fleischindustrie arbeitet derart effizient, dass sie die ganze Welt beliefern kann. Den Preis dafür zahlen viele, am Ende auch die Verbraucher. Die deutsche Schweinefleischproduktion wächst unaufhaltsam und das schon seit vielen Jahren. Es ist eine Branche, in der der Erfolg darauf beruht, dass jeder Opfer bringen muss. Die Tiere natürlich, die Produzenten und die Belegschaften. Und auch die Verbraucher, die am Ende einen hohen, wenn auch versteckten Preis für so effizient wie billig produziertes Fleisch Made in Germany bezahlen müssen. Zwar fühlen sich die Vertreter der Fleischwirtschaft, die Bauern, Master und Schlachter oft missverstanden und zu Unrecht an den Pranger gestellt. Ihre Kritiker indes haben gute Argumente gegen den globalen Schlachtplan der Industrie. Denn dieses System steht auch für eine massive Schädigung von Mensch, Tier und Umwelt. Ich nenne nur noch ein paar. Die Gülle aus der Schweinemast beispielsweise ist ein Problem fürs Grundwasser. Dazu kommen die vielen Fälle von Tierquälerei. Der massive Import von Futtermitteln für den Regenwälder in Südamerika abgeholzt werden. Und das ist noch längst nicht alles. Um die Ställe krankheitsfrei zu halten, werden Antibiotika oft prophylaktisch massenweise eingesetzt. So bilden sich resistente Keime, gegen die irgendwann auch der Mensch keine Chance mehr hat. Dazu kommen auf Effizienz getrimmte Schlachtfabriken, wie zum Beispiel die des nordrhein-westfälischen Unternehmers Clemens Tönnies, die immer häufiger wegen Lohndumpings und der massenhaften Tötung in der Kritik steht. Es ist eine gewaltige Maschine, sagt der Spiegel, die da sort und sie reicht von den Spermaampullen eines Züchters bis zur Gelatineproduktion irgendwo in China oder Brasilien. Die Zuwächse sind enorm. Die Schweineproduktion ist von 1993 bis heute von 101 Millionen Tonnen auf 985 Millionen Tonnen gestiegen im Jahr 2013. Das ist ein Zuwachs von mehr als 800%. Und wir fressen das alles. Immerhin müssen jedes Jahr 39 Kilogramm Schweinefleisch pro Bundesbürger für den Verzehr produziert werden. 39 Kilo Schweinefleisch. Dazu kommen weitere 22 Kilo Fleisch von Rindern, Hühnern, Puten und anderen Tieren, die die Deutschen im Schnitt essen. Alles, was jetzt erzählt wird in dieser Spiegelreportage, ist interessant. Es wird geschildert, für welche Produkte das Schweinefleisch genutzt wird. Es wird geschildert, was, wo Schweineprodukte drin sind. Werner, du bist Raucher. Im Zigarettenfilter gibt es Hämoglobin aus Schweineblut. Also, wenn du eine Zigarette ansteckst, ziehst du dir automatisch Schweineblut in die Lungen. Ich finde es toll. Ja, ich weiß, aber ich sag's dir nur, du wusstest das wahrscheinlich auch schon. Eine andere Geschichte ist ja, ob der Spiegel das wirklich ernst meint oder ob die den ganzen Artikel nur deshalb geschrieben haben, um eine Ausrede zu haben, aufs Titelbild dieses Schweinchen da zu bringen und groß und dick und fett Schweinesystem drunter zu schreiben, weil das vielleicht ist der kommunistisch subversiv, der Spiegel, weil viele Leute, also ich zum Beispiel, bei Schweinesystem denke ich an was ganz anderes. Ne? Ja, also Schweinebestandteile sind in allem, womit wir zu tun haben und was wir kaufen, vom Biodiesel über Medikamente. Dann die Gelatine zum Beispiel, bei den leckeren Haribo, Hans Riegel ist ja letzte Woche gestorben, bei den leckeren Haribo-Kätzchen und Gummibärchen, was es alles gibt, im Tierfutter, in den Düngemitteln, wie gesagt, in den Zigaretten, Kosmetika, Leder und so weiter und so weiter. Warum ich hier all diese Lautsprecher aufstelle? Ich versuche an den Stimmen vorbeizukommen. Denen mit den Ankündigungen. Ich versuche an den Botschaften vorbeizukommen. Denen mit den Ankündigungen. Ich versuche an den radikalen Zeichen vorbeizukommen, die deshalb so radikal sind, weil die Zeichenmacher wissen, dass solche Zeichen die sichtbarsten Zeichen sind. Ich vorbeizukommen, den mit den Ankündigungen. Ich versuche an den Liedern vorbeizukommen, den Songs, den Beats, den Lyrics. Und vielleicht will ich ja gar nicht offen über meine Ängste sprechen, hier so vor euch. Vielleicht will ich auch gar nicht mein Versagen beklagen, könnte doch sein. Vielleicht ist Scheitern in Wahrheit gar keine Chance, sondern viel, viel mehr etwas wirklich Intimes. Wer weiß? Wer weiß? Dass man mir gratuliert, ich will auch nichts gewonnen haben. Ich will auch keinen Vorsprung haben. Ich möchte nicht, dass man mir meine Vorteile aufzählt. Ich will auch nicht mit Gelegenheiten in Verlegenheit gebracht werden. Ich will auch nicht meine Ruhe haben. Ich will in Ruhe gelassen werden. Ich werde eigene Zeichen entwickeln, die man nicht so leicht erkennen kann. Alle Scheinwerfer spannt herein. Es ist Privates, muss politisch sein. Ich versuche die Beratungen, die Empfehlungen, die Chancen nicht anzunehmen. Ich versuche die ganzen verschiedenen behaupteten Haltungen von mir fernzuhalten, weil sie nicht als Ankündigung sind. Dann werde ich eine Pause machen. Ich versuche, einen anderen Klang zu erzeugen, um wenigstens einen anderen Nachhauseweg nehmen zu können. Ich höre nicht zu, ich sehe nicht hin, damit ich überhaupt wieder irgendetwas hören und sehen kann. So, das war's. Ich werde euch informieren, falls ich all die Informationen jemals wieder vergessen kann. Alle Scheinwerfer spattereien, es ist Privates, muss politisch sein. Esteu escoltant Niemandsland, un programa de ràdio en llengua alemana. Contrabanda FM 91.4, Barcelona. Letzte Viertelstunde im heutigen Niemandsland. Es ist schon gefühlte Viertel vor zwölf, exakte 12:12. Zum Schluss noch ein paar Worte zum Thema Musik, zu den goldenen Zitronen. Die kann man nicht genug loben. Ich zumindest nicht. Die goldenen Zitronen haben vor einigen Wochen das Album Who's Bad? Wer ist böse? Herausgebracht. Es ist das 11. Album der Gruppe und auf diesem 11. Album reflektiert die Band nicht nur politische Zustände, sondern auch das eigene Wirken. Und das ist ziemlich interessant. Aufzählungen, Nörgeleien und Litaneien prasseln auf uns ein wie saurer Regen. Und dazu die Musik. Übergeschnappte Dada-Poesie und eine ständig offene Mischung aus Rock, früher 80er, Wave und No-Wave und Elektrobeats von heute. Denn mit klaren Slogans und Tönen ist kein Kraut gewachsen gegen die übermächtigen Gegner. Das sind nämlich die Investoren, die Eventkulturmanager und Status Quo-Verwalter. Goldene Zitronenstücke als Stimmungshits auf einer CDU-Wahlparty, Wahlsiegerparty, so wie es ihren ehemaligen Freunden den Toten Hosen mit an Tagen wie diesen passiert ist, das ist für Ted Geier undenkbar. Bereits 1986 haben die Goldenen Zitronen mit Fun-Punk und 1:1 Hymnen gebrochen. Wir zitieren einmal Herrn Ted Geier, der sagt: Ich bin sehr froh, dass wir kein Massenpublikum haben, dass wir nicht aus den falschen Gründen populär sind. War ein ganz bestimmter Akt, diese Leute damals loszuwerden. Wie kann und muss dissidente und eventuell linke Musik mit Widerhaken heutzutage klingen, um eben nicht von irgendeiner Seite vereinnahmt zu werden? An dieser Frage arbeiten sich die Zitronen auch auf ihrem neuen Album Who's Bad wieder erfolgreich ab. Zitieren wir noch einmal Herrn Ted Geier. Ich glaube, dass wir gar nicht auf Teufel komm raus linke Musik machen. Ich würde sagen intelligente Musik. Mehrere Ebenen. Text, Komposition, Video ohne eindeutige Identifikationsmöglichkeit, wo jeder die Gläser hoch und die Feuerzeuge schwenken kann. Die Goldenen Zitronen fragen auf Who's Bad nicht nur, wer wirklich böse ist. Das Wörtchen Bad ist im Pop ja doppeldeutig und kann auch cool bedeuten. Die Zitronen hinterfragen auch sich. Dazu dröhnt ein Sound aus einer Zeit, in der Musik noch einen rebellischen Zeichensatz hatte. Irre Störgeräusche, Dub- und Elektronikbeats saufen in meditativen Loops ab. Und als letzte Waffe im Kampf gegen den Materialismus und die Ökonomisierung des Privaten bleibt den Goldenen Zitronen die Verwirrung. Okay, die Goldenen Zitronen, der Investor. Messi Melinda. Oh, lololololololololololololol. Da haben wir wieder diese bösen Reklamen, die YouTube einem so richtig reinhaut. Gut, die Goldenen Zitronen, der Investor, das Official Video. Muss man ja doch achten bei YouTube, ne? Übrigens am 17.10.2013, vor ein paar Tagen erst ins Netz gestellt. tío, la tronca, ¿en qué idioma está hablando este tío ahí en la radio? ¿Qué es? Tío, tío, que esto es alemán. ¿No conoces este programa tan bueno de música, política, historia, cultura y todo, todo ese rollo? ¿Cómo se llama este programa? ¿No lo conoces? Pero tronco, que es Niemandsland en Contrabanda FM. ¡Diantres! Contrabando conozco 91.4, ¿no? Sí, sí, en Barcelona. ¡Claro, aquí en Barcelona! Sí, sí, lo puedes escuchar ahí de tranqui en tu Kelly, en el coche o incluso en internet. Es que somos muy modernos. ¡Qué guay, eh! Yeah. So, zum Schluss ein paar Kulturnotizen. Da gibt es Filme, die du empfehlen möchtest, Werner. Bueno, sagen wir mal Veranstaltungen. Es gibt drei und die wichtigste ist gleich heute, heute Nachmittag um 18 Uhr, mhm, im Nou Camp, Barça gegen Real Madrid. Und dann nächste Woche... Aber ist das Handball oder was? Oder Golf oder was? Ist das ein Golfturnier? Dann... Film. Am Dienstag in der Filmotheca die Vermessung der Welt um 21.30 Uhr. Also Humboldt geht nach Südamerika und ein anderer deutscher Wissenschaftler bleibt in Deutschland. Das ist Herr Gauss, um die Welt nicht zu entdecken, sondern um sie zu berechnen. Heißt es hier Detlef Buck. Das ist der Regisseur. Seine Verfilmung strotzt vor visueller Opulenz und scharfem Humor. Also Filmoteca am Dienstag um 21.30 Uhr, Deutsch mit spanischem Untertitel, 4 Euro Eintritt mit Bibliotheksausweis des Goethe-Instituts 3. Und zwei Tage später, am Donnerstag, noch ein Film, auch in der Filmoteca, diesmal Deutsch mit katalanischen Untertiteln, Eltern heißt der. Und heißt es hier, die Ärztin Christine, der Theaterregisseur Konrad und ihre beiden Töchter sind eine moderne Familie. Frau arbeitet er zu Hause, so lange bis er ein Angebot erhält, um bei einem Theaterstück Regie zu führen. Die Familie engagiert eine Au-pair aus Argentinien. Doch anstatt eine Hilfe zu sein, sorgt die junge Frau für Überraschungen, welche die Dinge noch stärker komplizieren. Die Protagonisten von Eltern stolpern durch eine Mischung aus Chaos und neuen Möglichkeiten. Das alles spielt in Kreuzberg in Berlin. Am Donnerstag um 20 Uhr schon in der Filmotheca. Jo, das war's, Werner. Ich wünsche dir ein schönes Wochenende. Vielen Dank für die Filmtipps und viel Spaß heute Abend beim Fußball gucken. Viscal Barça. Barça, was denkst du, dein Tipp? Wie wird das Spiel ausgehen? 6-0 oder 7-0 für Barça. Okay, tschüss. Wir verabschieden uns mit den Worten der Kanzlerin, Frau Angie, die Supermerkel. Die Supermerkel. Euch wird es helfen. Ein ganz normaler Tag im Kanzlerinamt. Auf dem EU-Gipfel berate ich heute mit anderen Regierungschefs über so einen Internetkram wie den digitalen Binnenmarkt. Mit welchen Regierungschefs? Ach, mit denen von Finnland, Irland und Neuland. Da klingelt das schwarz-gelbe Telefon. Was? Die Amis haben heimlich mein Handy abgehört? Das ist ein Fall für... Super Merkel ist vorne! Sofort steigt Super Merkel Barack Obama auf den Frack. Yes, sir. Did she say anything about me? Es reicht, Obama. Sagen Sie der NSA, sie soll sofort aufhören, meine Telefonate zu belauschen. Sonst hab ich Telefonsex mit meinem Mann. Abort mission. I repeat, abort mission now. But sir. Ich warne Sie. Ich hab gegen Hacker immer ein paar Bikini-Fotos von mir auf dem Handy. Oh, I think we found... Damn, Angie, wir haben schon verloren zwei von unseren besten Agenten. Die erste hat sich erschossen nach ihr Telefonat last Monday. Montag? Da habe ich mit der Ussi von der Leyen Rezepte für Kohlrouladen ausgetauscht. Für 13 Stunden? Why? Weil irgendwann der Akku leer war. Jetzt tun sie nicht so, als wäre ich hier die Böse. Ihre Cowboy-Stasi hat mein Diensthandy angezapft. Diensthandy my ass. Gestern am Telefon, sie haben versucht zu beruhigen ein weinendes Baby. Das war kein Baby. Der Westerwelle hatte Spliss. Mr. Westerwelle soll gewesen sein, sehr wütend wegen der Abhören. Der ist doch nur neidisch, weil sie mein Handy anzapfen und nicht seins. Ist ja irgendwie auch ein Kompliment, dass man's geschafft hat. Why? Na, wenn man von den Amis abgehört wird, gehört man wohl zur Abhörklass. Enjoy. Tschüss, adeo, adios. Bis nächste Woche Samstag live, ab Dienstag etwa im Podcast, die heutige Sendung und dann Donnerstagnacht und Freitagnachmittag unter www.kontrabanda.org und www.niemandsland.kontrabanda.org zu hören im Internet. Tschüss, agur, yo. Ich bin unterwegs mit meiner unsichtbaren Eismaschine, mit meinem unsichtbaren offenen Kamin. Ich hatte auch die Fähigkeit, ohne irgendeinen richterlichen Beschluss, ihre Nachrichten zu suchen, zu beschlagnahmen und zu lesen. Jedermanns Nachrichten zu jeder Zeit. Das bedeutet die Macht, das Schicksal von Menschen zu ändern. Ich glaube an das Prinzip, das in Nürnberg 1945 deklariert wurde. Einzelpersonen haben internationale Pflichten, welche über die Verpflichtung von nationalem Gehorsam hinausgehen. Daher haben Bürger die Pflicht, lokale Gesetze zu brechen, um Verbrechen gegen den Frieden und die Menschlichkeit zu verhindern.